jetzt 18 Minuten noch, dann ist es 5 an dem Karfreitagnachmittag. Die ganze Woche schon beleuchten wir Traumjobs näher. Und man würde es kaum glauben, aber Schönheitschirurg ist ein Traumberuf von vielen Männern. Diese Woche beleuchten wir Traumjobs. Unsere Kriegi Brüli-Sauer war zu Besuch bei Swiss Aesthetics und hat mit dem Schönheitstraumberufchirurg Clarence P. Davies geredet und herausgefunden, dass Schönheitsoperationen an Brüsten eigentlich das häufigste ist, was man macht und dass da so etwa auch Fotos von diesen Traumdinger mitgebracht werden. Also ich stelle es mir ein bisschen vor, irgendein Coiffeur, da geht man her und sagt, ich hätte gerne da vorne ein bisschen länger, da hinten ein bisschen kürzer. Und da gibt es ja ab und zu auch Missverständnisse, darum sagen gewisse Coiffeure, ja, bringen Sie ein Bildchen mit. Wie ist denn das bei Ihnen, also jetzt bei so einem Brustaufbau, wie kann eine Frau beschreiben, wie sie es gerne hätte? Das mit dem Bild ist ein bisschen das Problem. Es gibt effektiv Leute, die ein Bild mitnehmen. Das sind dann meistens so Frauen um die 50 und ein Bild mitnehmen, wo sie so irgendwie 22 sind oder so. Und dann sind wir dann so irgendwie ein bisschen eine blöde Situation, deren müssen zu erklären, dass das eigentlich nicht mehr möglich ist. Es gibt so wahnsinnig viele Aspekte, die sich in der Zwischenzeit verändert haben und wir können eigentlich von denen nur eine ganz beschränkte Anzahl korrigieren. Man kann schon den Look jünger machen, das Facelift seit man 15 Jahren ungefähr, aber irgendwo hört es dann einfach auf, also irgendwo ist das unrealistisch. Aber bei der Brust haben wir zum Beispiel so Prothesen, die man auf der eigenen Buse tun kann, und sodass die Frau dann ganz genau sieht, wie das aussieht nachher. Und ich nehme jetzt an, für viele Kundinnen ist das ja auch wie ein schöner Traum, wenn sie nachher quasi ihre perfekten Brüste haben. Und wenn man einen schönen Traum hat, dann muss man wieder, kann es sein, dass dann die gleiche Kundin bei meinem Kollegen auftaucht, der zum Beispiel Facelifting als Spezialgebiet hat. Das gibt es effektiv. Es ist allerdings nicht so hoch, wie das die Bevölkerung immer meint. Mit dem Suchtverhalten ist sehr viel weniger verbreitet, als man meint. Die meisten, zumindest in der Schweiz, haben ein ganz klares Ziel. Wenn das erfüllt ist, kommen sie nicht mehr. Oder für viele Jahre nicht mehr. Ist es bei Ihnen selber? Wie viel tun Sie an sich selber verändern? Ich mache eigentlich relativ viel, weil ich bin auch neugierig und will wissen, wie das nachher aussieht. Also in meinem Gesicht zum Beispiel ist alles aufgespritzt. Ich mache schon seit bald 9 Jahren Botox. Also ich würde auch zum Beispiel jetzt bei mir absaugen, dann müsste ich nämlich weniger kämpfen, dass man mein Sixpack besser sieht. Also so Sachen, da bin ich absolut offen. Man sagt ja, in den USA, wo sehr viele Frauen Botox benutzen, dass Kinder mittlerweile ein bisschen Störungen zeigen, weil die Mütter nicht mehr eine Mimik kennt und so Kinder nicht wissen, ist jetzt die Mami hässlich oder ist sie jetzt fröhlich, dass sie es wie nicht mehr einordnen können. Was sagen Sie zu dem? Das sind natürlich extreme Fälle. Also wir nennen das Frozen Face. Frozen Face, oder auf Deutsch gesagt eingefrorenes Gesicht, spritzt man eigentlich bei der Frau seit 6 bis 8 Jahren nicht mehr. Ist also etwas, was wir gar nie machen. Typischerweise die Männer wollen das meistens, die Frauen gar nie. Also wir schauen eigentlich, dass die Leute immer eine gewisse Restmimik behalten. Warum wollen das Männer? Also so ein Pokerface quasi? Ich weiss es ehrlich gesagt auch nicht, aber das ist einfach so. Ich glaube, der Mann tendiert mehr zu etwas Radikalem. Also wenn er es dann macht, dann will er es radikal. Und die Frau will so ein bisschen natürlicher bleiben. Radio Zürichsee mit Megaherz und Seele. Unsere Kriegi Brüli-Sauer war Besuch bei Swiss Aesthetics und dem Schönheitschirurg Clarence P. Davies. Übrigens hat mal ein Schönheitschirurg mich begutachtet auf einem Foto und ich bin verschrocken. Ja, der Giacinto, den höre ich ab und zu mal, aber ich habe ihn noch nicht kennengelernt. Der sieht ein bisschen dümmlich aus, erstmal ganz grundsätzlich. Und ja, ich werde mir mal überlegen, ob wir dem nicht so ein Rundum-Paket verkaufen können. Gibt's auch einen kleinen Rabatt? Wenn denn das noch etwas nützt. Auf jeden Fall immer gute Nachrichten. Schuss, die Verkehrsbehinderung auf dem Seedamm, der ist wieder offen in beide Richtungen. Und auch das stockende Vorwärtskommen auf der Oberlandautobahn nach Hinwil zwischen Rapperswil und auch Reichenburg ist aufgehoben. Ihr habt also wieder freie Fahrt. Geniessen das. Und geniess auch du, liebe Jenny Mäder, diesen Wunsch, nämlich für deine Mami, kommt von der Nelly Furtado. All good things come to an end. Und Nelly Furtado ist genau das Lieblingslied von Mami von der Jenny. Und Jenny kommt aus Zollikerberg und will ihrer Mami einfach damit nur Danke sagen, dass sie immer für sie und alle anderen Kinder da ist und hofft, dass sie ihr mit diesem Wunsch auch ein bisschen etwas kann zurückgeben kann und dass sie das so richtig kann geniessen kann. Das Facebook-Wunschkonzert jetzt auf der Fanpage bei Radio Zürichsee einlinken, einklicken und klicken euch eure Wünsche für den Karfreitag.